Ich habe verstanden, das hat Gerhard Schröder mal gesagt, als es mit den Sozis immer weiter bergab ging. Diese Haltung hat heute auch sein langjähriger Intimus zum Ausdruck gebracht. Frank-Walter Steinmeier hat verstanden, dass es nicht zieht, wenn er den Schröder macht. Den Baron aus Bayern zu attackieren, wie es der Altkanzler vorgeschlagen hat, klingt beim Außenminister wenig authentisch. Er ist nicht die Rampensau, die der Bastardkanzler so gern abgegeben hat. Vor allem ist er immer noch der Stellvertreter der Frau, die er beerben möchte. Allzu heftige Angriffe werden vom Wähler nicht gutiert. Das hat der Herausforderer am Ende einer für die Sozialdemokraten katastrophalen Woche kapiert. Direkte Hiebe gegen die Kanzlerin hat er heute unterlassen. Das Motto bei der Union heißt abwarten, abgucken, draufsetzen. So umschreibt er die Führungslosigkeit der Angela Merkel. Den Namen zu Guttenberg nimmt er nicht ein einziges Mal in den Mund. Arbeit ist besser als Insolvenz. Das reicht. Diese Rede war die wohl bisher wichtigste des stellvertretenden Parteivorsitzenden. Es war auch seine beste. Frank-Walter Steinmeier ist es gelungen, die eigene Basis zu begeistern. Er musste verhindern, dass die eigenen Truppen nach einem nicht für möglich gehaltenen Einbruch bei der Europawahl und weiter sinkenden Umfragewerten den Kopf in den Sand stecken und in Depression verfallen. Mission erfüllt. Das zumindest scheint ihm geglückt. Ein als dröge verschriener Kanzlerkandidat reißt die Delegierten von den Stühlen, lässt sie Wir für Frank-Transparente schwenken und am Ende bald 10 Minuten lang applaudieren. Gelungen ist es ihm, weil er die sozialdemokratische Handschrift dieser großen Koalition herausgearbeitet hat, ohne in allzu plumpe Diffamierung des politischen Gegners zu verfallen. Kinderbonus, Schulstarterpaket, Abwrackprämie, Kontrolle von Managergehältern, Opel-Rettung. Wer hat es erfunden? Die SPD. Geht raus in die Fußgängerzonen und in die Sportvereine, auf die Straßenfeste. Und erzählt es den Menschen, tut es stolz und mit erhobenem Haupt. Wenn ihr von uns überzeugt seid, dann könnt ihr überzeugen. Das ist die Botschaft an die Genossen. Aufrütteln vor der Sommerpause. Seine Rede ist zunächst nach innen gerichtet. Etwas anderes war nicht zu erwarten. Aber vieles von dem, was wir heute zu hören bekamen, wird der Kandidat auch draußen bei den Menschen wiederholen. Steinmeier versucht, das sozialdemokratische Profil zu schärfen. Mindestlohn, Kündigungsschutz, Bildungsförderung. Auch in Krisenzeiten haben Sozialdemokraten eine soziale und sozial gerechte Gesellschaft im Blick. Damit will er bis zum 27. September punkten. Der Wirtschaftsflügel der Union hat Beifall geklatscht, als Frau Merkel die Insolvenz von Karstadt im Präsidium bekannt gegeben hat, meint Steinmeier, und macht mit diesem Beispiel klar, welche Gegensätze er aufzeigen möchte. Marktradikale Ideologie kontra soziale Gerechtigkeit. Geschickt hat sich Steinmeier zudem als alter Schröderianer positioniert. Ohne von der Agenda 2010 zu sprechen, lobt er die rot-grünen Reformen. Mit denen waren wir gut auf die Krise vorbereitet, sagt er, und vergisst nicht, auch noch Schröders neue Mitte zu umarmen. Und fast präsidial erklärt er dann, ich will ein Kanzler aller Deutschen werden. Wird es nützen? Die Sozialdemokraten konnten das Aus für Karstadt nicht verhindern. Es war allzu platt und populistisch, vor der Europawahl so zu tun, als könnten die Sozis die ganze Welt retten. Der eigene Finanzminister hat da immer wieder zur Zurückhaltung gemahnt und damit klargemacht, dass es keinen Sinn macht, das Blaue vom Himmel zu versprechen. Die wirklich überzeugenden Antworten sind noch nicht gefunden und vieles, was hier aus dem Kongresszentrum nach außen drang, war vor allem eines, das Pfeifen im Walde. Jetzt geht's los, versuchten einige Sozialdemokraten zu intonieren, so wie 1994 bei Rudolf Scharping, und damals ging bekanntlich gar nichts los. Dass Frank-Walter Steinmeier wirklich Kanzler werden könnte, glauben viele Sozialdemokraten selbst nicht mehr. Diese Angela Merkel ist mit ihrer Beliebigkeit einfach zu schwer zu knacken. Wenn Steinmeier Vizekanzler als Juniorpartner bleiben könnte, dann wäre wohl für die SPD viel gewonnen. Aber klar, wenn man ein Wahlprogramm verabschiedet und in den Wahlkampf zieht, darf man keine kleinen Brötchen backen. Wir haben verstanden.